Mauern gegen den Bund. Diese räumliche Konzentration ungleicher Bildungschancen findet sich nicht nur in einzelnen Stadtvierteln und Gemeinden, sondern auch auf Bundesebene. Nach der ersten PISA-Untersuchung erhob 2002 eine Erweiterungsstudie namens PISA-E auch die Bildungsunterschiede zwischen den Bundesländern. In allen drei untersuchten Bereichen Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung erreichen nur zwei Länder, Baden-Württemberg, Bayern, durchgängig Werte oberhalb des OECD-Durchschnitts, wie die KMK in ihrem Beschluss über notwendige Handlungsfelder festhielt. Alle anderen lagen auf PISA-Niveau, also unter dem OECD-Durchschnitt oder gar noch darunter. Für alle Länder in der Bundesrepublik Deutschland sind somit Modernisierungsanstrengungen im Bildungswesen erforderlich, bemerkte die KMK. Von diesen Anstrengungen sind die Länder überfordert. Das wissen deutsche BildungsexpertInnen seit Jahrzehnten. Und auch der Bund ist immer wieder bereit, sich mehr zu engagieren. Aber auf solche Avancen aus Berlin reagieren viele Länder allergisch. Die Länder sind zwar zuständig, sagen aber, ihnen fehle das Geld, klagt Natalia Nepomniascha. Der Bund verfügt über die Finanzen, kann sie aber nicht in Personal der Länder stecken. Auch der Digitalpakt Schule, ein milliardenschweres Bundesprogramm zur digitalen Aufrüstung der deutschen Schulen, wäre 2016 beinahe gescheitert, weil die Länder um ihre Autonomie und Bildungshoheit fürchteten. Als die damalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka 2016 ankündigte, der Bund werde den Ländern 5 Milliarden Euro für neue Computer, Schulung der Lehrkräfte und andere Digitalisierungsmaßnahmen anbieten, erntete sie weder Jubel noch Dankbarkeit, sondern Kritik. Nach monatelangem Tauziehen kann nun der Bund zwar Geld geben, darf es aber nicht mehr an inhaltliche Mitsprache knüpfen. Im Gegenzug müssen die Länder so viel Geld in den Topf werfen wie der Bund. Ob sich diese Bund-Länder-Einigung bewähren wird, ist noch nicht klar. Die Gelder aus dem Digitalpakt Schule werden offenbar oft nicht abgerufen, unter anderem, weil es den Ländern schwerfällt, ihren Eigenanteil von 50% beizusteuern. Folge: Das lang ersehnte WLAN kann leider doch nicht eingerichtet werden. Das Geld des Bundes bleibt im Topf liegen. Gutes Schulklima. Dabei sollte eine solide Ausstattung mit digitaler Infrastruktur wie etwa schnellem WLAN eigentlich selbstverständlich sein. Fehlt es an solchen grundlegenden Voraussetzungen, leidet eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Bildungskarrieren, nämlich ein gutes Lernklima. Doch selbst an gut ausgestatteten Schulen ist eine konstruktive Lernatmosphäre nicht so einfach zu schaffen. Denn die Kraft der Schule entfaltet sich zwischen Menschen, zwischen Lehrenden und Lernenden. Damit das klappt, muss das Klima im Ökosystem Schule stimmen. Dazu gehört etwa, dass genügend LehrerInnen eingestellt werden und niemand ausbrennt, weil ständig neben den eigenen Stunden auch noch jene der ausgefallenen KollegInnen zu stemmen sind. In einem gut ausgestatteten Ökosystem Schule können Lehrkräfte Dynamik und Energie der Kinder aufnehmen und machen gemeinsam mit ihnen Schulstunden, an die sie sich alle ein ganzes Leben lang erinnern. Doch vor allem Schulen, die ins Abseits geraten sind, entwickeln oft eine Dynamik, bei der auch die engagiertesten und motiviertesten LehrerInnen krank werden oder kündigen und das Problem damit weiter verstärken. Das Schulklima und damit die Beziehung zu Lehrkräften und MitschülerInnen ist für die Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen wie Ich-Stärke und Leistungsvertrauen extrem wichtig. Dieses Leistungsvertrauen, also die Überzeugung, genug leisten zu können, um eigene Ziele zu erreichen, entscheidet nämlich, ob ein Kind, insbesondere wenn es zu Hause keine Bildungsvorbilder hat, trotzdem Motivation findet, sich für die Schule anzustrengen. Stimmt das Schulklima, können Kinder diese Stützen ihrer Persönlichkeit aufbauen und sich aus einer benachteiligten Position herausentwickeln. Aber wenn die Stimmung an der Schule desaströs ist? Ausschlaggebend für ein gutes Klima ist eine Schulleitung, die für diese Aufgabe gewappnet ist. Doch Schulen werden in Deutschland überwiegend nebenbei geleitet. Mit wenig Zeitbudget, bescheidenen Gehältern und meist ohne grundlegende Ausbildung für diese komplexe Führungsaufgabe. Resultat? An jeder vierten Schule in Deutschland fehlen Personen für die Schulleitung.